Hier ist wieder mal der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starteten gerade eben mit Braids, eine Band aus Kanada, die vor kurzem mit Flourish Parish ihr zweites Album veröffentlicht haben. Schöne Musik gibt es da drauf zu hören. Der Track Hossack lief hier gerade eben in der Sendung. Was gibt es sonst noch heute in den nächsten Minuten, Stunden? Tagen vielleicht, je nachdem, wie lange ihr das hier hört, auf Endlosschleife, wie auch immer. Es sind die Girls in Hawaii, dabei ist Musik von Moses and the Firstborn, Royal Canoe, elektronisches von Machine Drum, außerdem Neues von Bill Callahan, God is an Astronaut, es gibt Musik von Trente Möller, von Sabado und von Churches. Aber erstmal geht's hier weiter mit schöner Musik von den Western Lows. Thank you. Das waren die Western Hallows und ihr Track Lazy. Hinter dieser Band verbirgt sich Jack Burnside, der hat früher mit seiner Band Mezzanine Owls eher die Shoegazer- und Dreampop-Szene bedient. Zwischen ist er von L.A. nach Athens gezogen, hat sich Andy LeMaster als Mitstreiter geangelt, den kennt man aus diversen anderen musikalischen Zusammenhängen, und mit den Western Lows einen neuen musikalischen Sound für sich entdeckt. Die Musik auf dem Debütalbum Glacial, welches gerade eben erschienen ist, sondern viele alte Bekannte, so ein bisschen 80er-Jahre-Verweise zu den Chameleons gibt es, aber auch ein bisschen mal Verweise zu Lloyd Cole and the Commotions, was den Gesang hier und da betrifft oder auch die Harmonien. Die kommen genauso zum Vorschein wie ein Faible für ruhigere Bands wie Opal oder auch Mersey Star. Das klingt alles sehr entspannt und unaufgeregt und ist vor allem gerade deshalb ein Kleinod in der aufregenden und schnellen Welt der Popmusik. 80er-Jahre-lastig geht's weiter mit einer Dame, die nennt sich Camilla Sparks und ihr Track Europe. This is what is left of Europe, this is what is left of Europe. This is what is left of Europe, this is what is left of Europe. What is left of Europe? This is what is left of Europe. This is what is left of Europe. This is what is left of Europe. We are the heartbeat of humanity. We're bleeding mentality. This is shit. Here comes a breakpoint of insanity. We're covered in gravity. This is shit. So, der Track Europe von einer Dame namens Camilla Sparks. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich eine Dame namens Barbara Lehnhoff. Die kommt aus der Kanada, aus dem Swiss Canadian, sagt man dazu, glaube ich. Moment, ich habe gerade irgendwie was einen Titel gebracht. Also sie kommt aus der Schweiz, glaube ich, soweit ich das weiß. Macht ansonsten bei der Band Peter Kernel mit und wie gesagt, als Camilla Sparks eher so Musik knietief in den 80er, manchmal auch 90ern, der Track gerade eben Europe von einer 7-Inch, einer Picture 7-Inch, die gerade eben erschienen ist. Die nächsten Herren kennt ihr, glaube ich, alle. Okkervil River, seit Jahren auf den Bühnen der Indie-Clubs unterwegs, veröffentlichen bald mit The Silver Gymnasium ihr neues Album. Hier kommt ihr Track Stay Young. Get on with it. Gone away. Young, das waren Okkervil River. Die Band um Kopfsänger, Sänger und Frontman Will Sheff bringt demnächst mit The Silver Gymnasium das auch schon 7. Album raus. Und ja, die Band eigentlich immer für volle Hallen und gute Partys auf Live-Konzerten bekannt. Im November sind sie auf Tour in Deutschland. Caviar Days sind eine Band aus Schweden um die beiden Schwestern Maja und Lina Westin. Die haben noch drei Boys um sich geschart, die die Backing-Band ausmachen. Das Debütalbum, das selbstbetitelte, erscheint Anfang Oktober. Hier schon mal die Single daraus, Speed of Sound. Der Speed of Sound, die Caviar Days. Beim vorherigen Track, der hier schon mal gut vor 3-4 Wochen lief, klang sie ein bisschen 60s-lastiger. Ich meine, so ein bisschen 60s-Appeal war hier auch dabei, aber nicht mehr ganz so viel vielleicht. Speed of Sound, der Track gerade eben, wie gesagt, von ihrem Debütalbum Caviar Days wird das heißen. Erscheint, wie gesagt, Anfang Oktober. Wir bleiben in Skandinavien. Aus Norwegen kommt Thomas Dybel. Der ist hier, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt. In Norwegen schon eine ziemlich große Nummer. Ich glaube, jede Platte, die er dort veröffentlicht, landet ganz, ganz vorne in den dortigen Charts. Ich glaube, 6 hat er schon rausgebracht. Das 7. folgte gerade eben. What's Left Is Forever heißt diese Platte. Und darauf gibt er sich ziemlich soulig, ganz im Stile von dem großen alten Curtis Mayfield. Hier kommt Thomas Dybel mit This Love Is Here to Stay. This Love is Here to Stay. Das war Thomas Dybel aus Norwegen. Das Ganze vom Album What's Left is Forever. Und der Herr ist schon so ein kleiner Workaholic, hat seit 2002, wie gesagt, 6 Soloalben veröffentlicht und macht noch bei einer anderen Band mit. The National Bank heißen die. Dem wird es also nicht so richtig langweilig. Genauso gibt es auch Placebo. Die Band um Brian Molko aus London hat mit Loud Like Love eine neue Platte veröffentlicht. Nicht, dass ich großer Placebo-Band-Fan bin und das hier unbedingt spielen muss. Trotzdem will ich sie euch nicht vorenthalten und zumindest den Titeltrack solltet ihr dann doch mal zu hören bekommen. Loud Like Love von Placebo. Crave them. Loud Like Love Placebo mit ihrem neuen Album. Die Platte produziert bis zum geht nicht mehr, die Regel alle auf Anschlag geschoben. Da ist kein Platz mehr für Zwischentöne. Und an die Stimme von Brian Molko werde ich mich, glaube ich, mein Leben lang nicht mehr gewöhnen. Wie gesagt, das war der Track Loud Like Love vom gleichnamigen Album. Die Antwort darauf titelmäßig gibt Dean Wareham und sein Song Love is Colder Than Death. Also auch hier geht es um die Liebe. Dean Wareham kennt ihr hoffentlich alle. Er hat früher mal mit Galaxy 500 ganz, ganz großartige Musik gemacht, dann mit Luna auch noch anständige Platten veröffentlicht und bald gibt es demnächst sein allererstes Solo-Album. Das wird heißen Emancipated Hearts. Und hier, wie gesagt, sein Track Love is Colder Than Death. Thank you. immer noch den Sunday Service. Wir bleiben beim Thema Liebe, zumindest was die Titel der Songs betrifft. Love You Here hieß dieser Song von, na klar, Sabado, die Stimme von Lou Barlow, immer zu erkennen. Sabado haben mit Defend Yourself eine neue Platte veröffentlicht letzte Woche. Ich war total erstaunt, dass die Band wieder unterwegs ist, im Studio war und sogar demnächst auch auf Tour sein wird. Immerhin ist Lou Barlow ziemlich eingespannt mit Dinosaur Jr., dort ja mit Jay Maskis und Murph unterwegs, aber trotzdem noch Zeit genug gehabt mit seinen anderen Buddies, das sind Jason Lowenstein und Bob D'Amico, eine neue Platte aufzunehmen. Sabado wurden gegründet 1986 war es, glaube ich, haben diverse Platten veröffentlicht, haben so ein bisschen die Lo-Fi Rubrik mit am Start gebracht, mit Bands wie Guided by Voice oder auch Pavement natürlich und vor allen Dingen auch Lou Barlow, einer der Protagonisten dieser Szene mit seinen ganzen Soloprojekten, sei es Folk Implosion, sei es Centrido, sei es anderen Sachen, wo er mitgemischt hat, ist wirklich einer der Wegbereiter der Lo-Fi-Szene. Sabaton sich irgendwann davon so ein bisschen emanzipiert, irgendwann wirklich mehr Indie-Rock gemacht und weniger Lo-Fi, aber das tut der Musik keinen Abbruch. Noch ein weiterer Track von der Band aus der Nähe von Boston kommen sie, glaube ich. Hier kommt Sabado mit Beat. Yeah. Ja, großartiger Track hier von Sabado. Beat hieß dieser Song und der ist zu finden auf ihrem neuesten Album Defend Yourself. Sabado as its best. Ich glaube, sie haben wirklich über 10 Jahre gebraucht für dieses neue Werk. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein anderer Protagonist der Lo-Fi-Szene, zumindest damals, das war Bill Callahan. Früher nannte er sich noch Smog, hatte Anfang der 90er wirklich viele, viele gute Platten veröffentlicht mit großartigen Lo-Fi-Zeugs drauf, was irgendwo zwischen unhörbar und genial war und auch natürlich mit vielen guten, sag ich mal, Song-Momenten dabei. Irgendwann hat sich dann Smog immer mehr zum Songwriter entwickelt, hat das Pseudonym abgelegt und nennt sich seit, ich glaube, irgendwann so den Nullerjahren nur noch Bill Callahan. 2007, glaube ich, kam das erste Album unter Bill Callahan raus. Vorher, wie gesagt, Smog. Inzwischen dürften das auch schon 15, 16, 17 Alben sein. Das neueste heißt Dream River. Wenn ich ehrlich bin, Bill Callahan klingt immer wie Bill Callahan. Da ist auch wenig Entwicklung zu merken, was die Songs, was Songwriting betrifft. Die Songs auch nicht wirklich großartig unterschiedlich auf diesem neuesten Album. Also wenn ihr mich fragt, hört euch lieber ältere Smog-Sachen an, die sind wirklich spannender als ein neues Zeug von Bill Callahan. Trotzdem natürlich auch da gute Songs drauf, keine Frage. Ich will ihn nicht verreißen. Wir hören hier Javelin Unlanding von Bill Callahan. Look like worldwide Armageddon. While you slept, you look so peaceful and scare me. Don't die just yet and leave me alone, alone, alone on this journey round the sun. And oh, javelin, oh, javelin. Thank you. Javelin Unlanding. Das war Bill Callahan. Und diese Flöte, die da zu hören war, war ja wohl irgendwie auch nicht so richtig okay. Bill Callahan, als er noch Smog hieß, habe ich ihn mal interviewt. Das ist so ungefähr 15 Jahre her für den Sunday Service. Lief damals auch hier in der Sendung. Für die, die schon so lange dabei sind und sich vielleicht erinnern können. Und das Interview war eins der grausamsten, die ich damals geführt habe. Wir haben uns hier in Hamburg in so einem kleinen Lokal mittags getroffen. Er hatte sich einen Salat bestellt. Ich hatte mein Mikro vor ihm platziert und stellte so meine Fragen, die ich mir vorher auch natürlich gut überlegt hatte. Was machte Bill Callahan? Er kaute ungefähr 2 Minuten auf einem Salatblatt herum, bevor mich dann anguckt, einfach nur Yes oder No antwortete. Also es war wirklich ziemlich grausam und eigentlich gar nicht zu gebrauchen fürs Radio. Manchmal hat auch mit dem Kopf geschüttelt. Das war auch ganz großartig. Noch ein Track von Bill Callahan von seinem neuesten Album Green River Winter Road heißt dieser Track hier. things are beautiful, to just keep on, just keep on. Oh, when things are beautiful, just ein Track von Bill Callahan vom Album Dream River. Der nächste Künstler kommt aus Argentinien, ist klassisch ausgebildeter Komponist zeitgenössischer Musik und veröffentlicht mit Impetus gerade sein zweites Werk. Davon der Titeltrack, und es geht um Sebastian Plano.